Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop. Jeder neue Lars von Trier-Film ist wohl ein erwartetes Ereignis, weil seine Filme so stark in Bildsprache und Poesie immer eine Wucht auslösen können, die einzigartig ist im Kino. Gut, seine Schauspieler verstehen auch nicht immer alles, was sie da spielen sollen, sagte zum Beispiel Willem Dafoe hier bei uns im Corso-Gespräch über seine Rolle in Antichrist. Aber als Filmemacher sei Lars einfach aufregend. Als stark depressiver Mensch lebt der Däne seine eigenen Dämonen zum Teil auf der Leinwand aus und geht dabei schon mal arg brutal zu Werke. Tja, zumal wenn ein Serienkiller im Zentrum steht, wie dieses Mal. Matt Dillon spielt ihn in The House That Jack Built. Benannt nach einem englischen Kinderlied ist dieser Film. Und beim Filmfest Cannes kann man nicht so gut weg. Hartwig Tegeler sieht das anders. Sie könnten ein Serienmörder sein. Naja, so ein bisschen sehen Sie auch wie einer aus. Bedrückende Bedrohlichkeit ist vom ersten Bild angegeben, trotz des absurd morbiden Humors. Die elegante Frau am Straßenrand, Autopanne. Sie steigt zu Jack in dessen Lieferwagen und fängt an zu plappern. Na klar, ich würde einfach den Wagenheber nehmen und ihn auf den Kopf schlagen. Am Ende dieses ersten von 5 Morden schlägt Jack der Frau tatsächlich den Wagenheber über den Kopf. 4 weitere Morde werden geschehen. Wenn du das Bedürfnis hast zu schreien, die wir in Lars von Triers Film sehen, solltest du das jetzt tun. All diese Morde in all ihrer Gnadenlosigkeit und Brutalität erleben wir aus der Perspektive von Jack, gespielt von Matt Dillon. Jack begreift jeden Mord als Kunstwerk. Am Ende will er die perfekte Installation aus gefrorenen Leichen schaffen, da im Lagerhaus, in das er seine Opfer schleppt. So möchte er das titelgebende Haus entwerfen, dessen Bau bisher immer gescheitert war. The House That Jack Built. Und dann ist da noch die Stimme von Anfang an, die Jacks Taten reflektiert und kommentiert. Ich weiß, Sie wollen jemand besonderer sein, Jack. Aber ganz ehrlich, dieses Bild passt zur Leidensgeschichte jedes Suchtkranken. Der Alkoholiker leert die Flasche auch auf dem Zenit. Etc., etc. Also diese Stimme von Bruno Ganz, die Jack auf diesem Weg 12 Jahre lang begleitet bei seinen Morden, irgendwo in einem fiktiven Amerika, irgendwann in den 1970er Jahren. Dann wird die Stimme als Person sichtbar. Ihr Name Virg, was man sich als Verballhornung des Namens von Vergil, des römischen Dichters, vorstellen mag. Womit sich wiederum, so wie sich irgendwann im Film die Wand des Lagerhauses öffnet, eine weitere Ebene in Lars von Triers Film The House That Jack Built auftut. Denn der in Dantes göttlicher Komödie den Reisenden durch die Höllenkreise führt, ist der römische Dichter Vergil. Wie Virg Jack begleitet. Und in der Tat finden wir auch bei Lars von Trier, wie bei Dante, das Bild desjenigen, der verloren im Wald auf ein Licht zugeht. Dieses Licht ist nicht das des Himmels, sondern das der Hölle. Es ist erlaubt, unterwegs zu reden. Da gibt es wahrscheinlich Regeln. Ich will es mal so ausdrücken. Nur wenige schaffen den ganzen Weg, ohne ein Wort zu verlieren. So ziehen sich durch den gesamten Film immer wieder Reflexionen über das Morden und die Gewalt und ihre Darstellung in der Kultur- und Kunstgeschichte. William Blakes Gedicht »Das Lamm« taucht auf, dazu Bilder eines Tigers und eines Lamms. Goethe an der Eiche auf dem Ettersberg bei Weimar, späterer Standort des KZs Buchenwald. Glenn Gould spielt hechelnd, murmelnd, sabbelnd Bach. Das alles wird zum Begleitgesang zu der Höllenfahrt, am Ende sprichwörtlich, die Jack der Serienmörder unternimmt. Ihr Ton ist der von einer düsteren Aussichtslosigkeit. Das Grauen solcher Geschichten, die das Mainstream-Kino bei gleichem oder höherem Blutzoll schenkelklopfend präsentiert, es wird hier wieder spürbar. Man könnte auch sagen, dass Lars von Trier uns, um nur ein paar ganz wenige sogenannte Skandalfilme zu nennen, dass der Däne uns wie Michael Haneke in Funny Games, wie Pier Paolo Pasolini in Die 120 Tage von Sodom oder Michael Powell in Augen der Angst die Lust an den mörderischen Kinobildern raubt und sie auf das zurückführt, was sie sind. Bilder über Mord und Totschlag. Also Bilder über das, was der Mensch tat und tut in seiner Geschichte und was er in seinen Kunstwerken nachzeichnet. Von Anbeginn, von der Ilias, den Bildern eines Hieronymus Bosch, Dantes göttlicher Komödie bis zu einem Stephen King-Thriller. Darauf verweist Lars von Trier mit seiner klugen Konstruktion. Ja, er zelebriert es in seinem Film. Voller Andeutungen und Anspielungen, Bezügen und Metaphern, obsessiv, besessen, durchgeknallt und, ja, von mir aus provokant. So, wie es sich für ein Kino gehört, das ganz selbstbewusst eine grandiose Zumutung ist.